Nur heute Nacht will ich dich lieben. Nur heute Nacht lass ich mich gehen. Und morgen früh werd ich die Welt ganz anders sehen. Und wen kann das schon stören? Das soll doch niemand stören. Nur heute Nacht will ich dich fühlen. Nur heute Nacht bist du kein Traum. Und was danach kommt, mir ist gleich. Ich bin verliebt. Und wen kann das schon stören? Das soll doch niemand stören. Ich will nur ein bisschen Glück und ich nutz die Chance. Denn bis heute hab ich zu viel gesagt und nichts getan. Nur heute Nacht lass ich mich treiben und ich. Heute ist die Zeit, und wenn wir beide daraus etwas lernen, wen könnte das schon stören? Das soll